Die Sozialistische Politische Aktionspartei PIRUS hat Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu ihren Ehrenvorsitzenden gewählt. Am 6. April fand eine Veranstaltung zur Übergabe der Urkunden der Ehrenvorsitzenden an sie zum Tag der Sonne statt. An der Stirnseite der Veranstaltungshalle hingen die Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il. An der Veranstaltung nahmen teil der Stellvertreter des Generalsekretärs der Sozialistischen Politischen Aktionspartei Perus, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Peru und die Botschaftsangehörigen. Der Stellvertreter des Generalsekretärs übergab dem Botschafter die Urkunden für Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un.